Grüßt euch alle. Guten Morgen, hallo. Hör zu, meine liebe Frau ist nicht hier. Die ist in den Vereinigten Staaten, ja. Die ist in den Vereinigten Staaten. Die kommt nach Hause am Sonntag, aber dann bin ich noch nicht nach Hause. Aber irgendwann sehen wir uns wieder. Aber ich bin überzeugt, sie würde euch alle sehr schön grüßen lassen. Also, wenn Debbie hier wäre, dann würde sie sagen, wenn mein Mann Fragen stellt, dann dürfte diese Fragen nie beantworten. Wenn der in der Predigt Fragen stellt, dann ist es immer irgendeine Trickfrage. Aber die ist jetzt nicht hier, also hört ihr auch nicht auf sie, okay? Heute hört ihr schön auf mich. Und wenn ich euch Fragen stelle, dann müsst ihr auch mir antworten. Also, guten Morgen. Ja, so geht's. Also ich sehe, die meisten von euch sind wach. Ich bin überrascht, dass an einem Dienstagvormittag um 9.30 Uhr so viele Leute hier sind. Was macht ihr denn alle hier? Es ist doch absurd. Woher kommen so viele Leute mitten unter der Woche? Arbeitet ihr denn alle nicht? Habt ihr euch alle freigenommen? Okay. In der Pandemie haben die Leute gelernt, es geht ohne Arbeiten auch. Hein? Also arbeiten wir nicht mehr. Aber ein guter Christ arbeitet schon fleißig. Aber schön, dass ihr alle hier seid. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Moment. Und viele von euch kennen mich persönlich noch gar nicht. Das ist interessant, schön. Ich euch ja auch nicht. Aber ich möchte von Haus aus eine Sache klarstellen. Die, die mich wirklich kennen, die wissen das. Die wissen das absolut. Ich habe panische Angst davor, dass Menschen mich auf ein Podest stellen. Und das lasse ich nicht zu. Ich werde sagen, warum ich das nicht zulasse. Weil dieser Platz gehört nur Jesus. Der gehört nur Jesus. Wenn ihr hergekommen seid heute Morgen, weil ihr von Jesus etwas empfangen wollt, durch mich, dann seid ihr am richtigen Platz. Wenn ihr hergekommen seid, weil ihr einen Menschen sehen wollt, von einem Menschen, was ihr leben wollt, von einem Menschen etwas bekommen wollt, dann werdet ihr enttäuscht nach Hause gehen. Das sage ich euch klipp und klar. Wir haben genügend Enttäuschungen erlebt, wir Christen, weil wir Menschen hinterhergelaufen sind. Das soll nicht so sein. Der Einzige, dem wir hinterherlaufen, ist der, der sein Leben für uns niedergelegt hat. Sonst laufen wir niemand her. Gerd und Dina, da hinten sitzt ihr, jetzt sehe ich euch. Ich drücke euch ganz fest. Später mache ich das dann auch ganz persönlich. Wie schön auch, dass ihr hier seid. Also bitte macht euch mal ganz von Anfang an klar, dass alles, was wir brauchen, das bekommen wir von dem, der es uns bereits gegeben hat. Und das heißt, der heißt Jesus. Ich sage den Leuten immer wieder, ihr müsst lernen, die Stimme in der Stimme zu hören. Wenn ihr in meiner Stimme nicht die Stimme Gottes hört, dann verschwendet ihr eure Zeit. Ich bin mir bewusst, dass Gott mich verwendet. Das ist ja nach 42 Jahren, die ich dem Herrn diene, ist das jeden Tag noch immer meine größte Überraschung. Also jeden Tag sage ich, wie hast du es geschafft, Herr? Und wenn ich mal in den Himmel komme, dann werde ich ihm gleich am Anfang mal fragen, wie hast du das denn geschafft? Dass du einen kaputten Österreicher nimmst, wiederherstellst und dann verwendest, um andere Menschen zu segnen. Also ich glaube, man nennt das Gnade, so auf die Art. Aber wisst ihr, ich bin mir so bewusst, so bewusst. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne ihm sind wir nichts. Ohne ihm haben wir nichts, ohne ihm ist unser Leben wertlos. Gleichzeitig bin mir auch so bewusst, wir vermögen alles durch den, der uns mächtig macht, Christus. Also ohne ihm nichts, mit ihm alles. Und ich habe eine Sache gelernt von Jesus, ihm sei es gedankt, ich habe eine Sache gelernt von ihm, nämlich, jeden Tag, wenn ich meinen Tag beginne, die absolute Bankrotterklärung abzugeben. Jeden Tag sage ich, Herr, ich kann nichts, ich bin nichts, ohne dich geht nichts. Wenn ich nicht mich 100% auf dich verlasse, wird es heute ein chaotischer Tag. Und nachdem ich meine Bankrotterklärung abgegeben habe, sage ich, aber, ich bin sehr abergläubisch, aber dein Wort sagt, der in mir ist, der ist mächtiger als der, der in der Welt ist. dein Wort sagt, durch dich vermag ich alles. Dein Wort sagt, ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich geliebt hat. Und das müssen wir lernen in unserem Leben. So weg von dieser Abhängigkeit von Menschen und von uns selbst und hin zu einer bedingungslosen, hundertprozentigen Abhängigkeit von Jesus. Und wenn wir zu diesem Punkt kommen können, dann werden wir ständig überrascht sein, dass Jesus jeden von uns immer verwenden kann und immer Dinge tun kann. Ich möchte noch ganz kurz zwei Sachen erwähnen. Wir werden am Nachmittag und am Abend euch noch tolle Videos auch zeigen. Wir haben ein Video gemacht vom Brazilian Kids Care. Was sich da alles tut, es ist erstaunlich, was der Herr in diesen Jahren getan hat. Wir haben seit 5 Jahren, trage ich einen Traum hier drin in meinem Herzen. Und ich habe gelernt, ich will das mal ein bisschen provokant sagen, ich habe gelernt, es ist eigentlich eine Sünde, wenn wir Christen nicht träumen. Hör zu. Wenn die Bibel sagt, wenn Jesus uns gelehrt hat, Vater im Himmel, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, dann hat Jesus ein interessantes Wort für Wille verwendet. Im Urtext, im Original Griechischen, bedeutet das Wort nicht mein Wille, das, was ich will, sondern es bedeutet mein Verlangen, meine Sehnsucht. Und Jesus hat gleich am Anfang seinen Jüngern gesagt, dass sie sollen es ausdrücken, dass das, wonach Gott sich sehnt, hier auf dieser Erde auch geschieht. Deine Sehnsucht, deine Verlangen, das, was du willst, das soll hier auf dieser Erde geschehen, so wie es auch im Himmel ist. Und wisst ihr, das geschieht nur durch dich. Ich bin so überwältigt von der Wahrheit, dass Jesus ohne dich nichts kann. Niemand sagt Amen, niemand sagt Moment, Jesus kann doch alles, kann er nicht. 1. Korinther 11 sagt uns, ich rede mal frei von der Leber weg und irgendwann lehre ich dann euch auch was Schönes, hoffentlich. 1. Korinther 11 sagt uns Folgendes, dass nicht nur die Glieder das Haupt brauchen, sondern das Haupt braucht die Glieder. So können auch die Glieder nicht sagen, wir brauchen. So kann auch das Haupt nicht sagen, ich brauche euch nicht. Jesus kann sich nicht ausdrücken, außer er hat jemanden, durch den er sich ausdrücken kann. Und wir müssen aufhören mit dieser, ich sag mal, furchtbaren Theologie und Doktrin, die wir uns angehäuft haben, dass Gott ein paar spezielle Werkzeuge ausgesucht hat in seiner Hand. Das hat Gott nicht getan. Gott hat einen Leib. Und du bist Teil dieses Leibes. Und du wirst so viel von ihm erleben, wie du dich zur Verfügung stellst, wie du in ihm lernst zu bleiben, wie du ihm einfach vertraust, dass er durch dich etwas tun kann und sich ausdrücken kann. Und ich habe eine tiefe Leidenschaft in meinem Herzen, dass ähnlich der Geringste im Reich Gottes sich erhebt als größer als Johannes der Täufer. Hat uns Jesus nicht gesagt? Hat uns Jesus selbst nicht gesagt, dass es gab keinen Größeren als Johannes dem Täufer, aber der Geringste in seinem Reich ist größer als er. Im Reich Gottes gibt es keine großen Männer und Frauen Gottes. Gibt es nicht. Im Reich Gottes gibt es nur Kinder Gottes, die bereit sind, ihn einfach sich ausdrücken lassen. Und wir haben so viel kaputt gemacht. Ich kann mich erinnern, vor Jahrzehnten hat der Herr eines Tages zu mir gesagt, Rainer, das macht mein Herz so traurig, wenn ich sehe, das sind die großen Männer Gottes und dann ist der Rest der Gemeinde. Ich habe nur einen Leib. Und jeder ist Teil des Leibes, egal wie groß du dich empfindest oder wie klein du dich empfindest. Wir sind alle Teil des Leibes Jesus Christus. Und Jesus Christus drückt sich durch seinen Leib aus und du bist Teil davon. Egal, wie lange du Christ bist, egal, wie verkorkst du dich noch selbst empfindest, das spielt gar keine Rolle. In dem Augenblick, wo du dich bekehrt hast, wurdest du geschaffen zu einem neuen Menschen in Jesus Christus. Du bist eine völlig neue Schöpfung. Und weißt du, warum wir so wenig leben? Wir leben so wenig, weil wir nicht glauben, was geschehen ist. Und wenn wir mal anfangen, anzuerkennen, was geschehen ist und aufhören, nachzulaufen ständig. Weißt du, wenn ich sehe, wie Christen oft beten, das ist wie der Hund, der den eigenen Schwanz nachjagt. Es ist doch so. Im Kreis beten wir die gleichen Gebete seit 20 Jahren und hoffen, dass wir irgendwann den Schwanz ergreifen können. Aber der Schwanz ist schon angemacht an uns. Und wenn wir mal ergreifen können, was Jesus getan hat, was er für uns wirklich alles erwirkt hat, was er in uns bereits gewirkt hat und zu wen er uns gemacht hat, dann werden wir auch ganz anders auf dieser Erde uns bewegen. Dann werden wir, weißt du, hör zu, Selbstbewusstsein kriegst du nicht, weil du genug Psychotherapie gemacht hast. Selbstbewusstsein kriegst du auch nicht, weil du endlich gelernt hast, dich selbst zu verwirklichen. Selbstbewusstsein kriegst du auch nicht, weil du gelernt hast, deinen Mist der Vergangenheit aufzuarbeiten. Selbstbewusstsein kriegst du, weil du dich endlich entscheidest, das zu glauben, was die Bibel sagt, wer du bist. Niemand, der im Herzen anerkennt, er ist eine neue Schöpfung in Christus, kann noch an Minderwertigkeit leiden. Das geht gar nicht. Wir sind eine Schöpfung, die es noch nie zuvor gegeben hat. Neue Schöpfungen in Christus, das sagt uns die Bibel. Und wenn wir wirklich aufhören, uns anders zu sehen, als der Herr uns sieht, weißt du, der Teufel weiß genau, wer du bist und Gott weiß auch, wer du bist. Und Gott sehnt sich danach, dass du ähnlich anerkennst, wer du bist, und der Teufel hat Angst davor, dass du ähnlich anerkennst, wer du bist. Weil in dem Augenblick, wo du anerkennst, wer du in Christus bist, ist Game Over für ihn und seine Werke. Dann ist die Sache erledigt. Dann gibt es keinen Teufel dieser Welt, der nur annähernd dir die Parole bieten könnte. Wenn wir anerkennen, nicht wer wir in uns selbst sind, sondern wer wir in ihm wahrhaftig sind, in Jesus Christus, in ihm wurde ich neu geschaffen. Er hat einen neuen Menschen geschaffen. Aus Juden und Heiden, aus Sklaven und Freien, aus Frauen und Männern. Einen einzigen neuen Menschen hat er geschaffen. Und dieser neue Mensch, der bist du, und das ist sein Leib. Und durch diesen Leib sehnt er sich, sich auszudrücken. Und jetzt gehe ich zurück, was ich euch früher angefangen habe zu sagen. Ich habe seit 5 Jahren, da ist in mir etwas da drinnen, das träumt. Und ich habe bereits geredet mit meinen Mitarbeitern von Brazilian Kids Care. Und ich habe eine Sache gelernt. Ich hole mir nur das Wasser. Ich habe viele Sachen gelernt. Ich lerne jeden Tag noch viele Sachen. Aber ich habe eines gelernt mit dem Herrn. Weißt du, wenn wir so leben, wie wir leben sollen, dann liebt er es, wenn wir die verrücktesten Träume träumen. Er liebt es so richtig. Und wenn wir aufhören, unsere eigenen selbstsüchtigen Leben zu leben, es dreht sich um mich. Weißt du, dieses mich, mir, meiner, mich, das hat noch nie jemand glücklich gemacht. Ich sagte, ich bin in über 80 Ländern dieser Welt gereist, ich diene dem Herrn seit 42 Jahren, ich bin im Haus eines Pastors aufgewachsen, ich kenne, wie man so schön bei uns auf Deutsch sagt, Gott und die Welt, ich habe noch nie einen glücklichen, selbstsüchtigen Menschen getroffen. Noch nie. Einen Menschen, der sich um sich dreht, den habe ich noch nie glücklich gesehen. Noch nie. Und Leute, die mir seit Jahrzehnten sagen, Reinhard, wenn du so weitermachst. Als ich 25 war, haben sie mir gesagt, mit 40 werde ich im Burnout landen. Dann haben sie gemerkt, das hat sich nicht erfüllt. Dann haben sie gesagt, aber mit 50 haben sie gemerkt, das hat sich auch nicht erfüllt. Aber mit 60, ich weiß nicht, was sie jetzt sagen, ich bin 62. Weißt du? Es ist eine große Traurigkeit, wenn wir Christen uns nicht wagen, Träume zu träumen, die so verrückt sind, dass jeder normal denkende Mensch sich auf den Kopf greift und sagt, der spinnt. Eigentlich müssten uns alle als Spinner bezeichnen. Eigentlich, denk mal. Wenn Christus in mir lebt, wenn Christus in mir tatsächlich lebt, und ich erkenne, wer ich in ihm bin und wer er in mir ist, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, als große Träume zu träumen. Macht euch keine Sorge, ich werde euch die Geschichte erzählen, der Traum von 5 Jahren. Ich komme da schon wieder zurück. Du bist eine ganz eine Liebe, wie heißt du denn? Cornelia. Dankeschön. ein Glas Wasser, sagt die Bibel, da kriegst du großen Lohn dafür. Danke dir, Cornelia. Auf jeden Fall. Vor 5 Jahren habe ich irgendwann mal unsere Kinder in den Waisenhäusern gesehen und ich habe gesagt, ich will nicht eingehen in die Geschichtsbücher als jemand, der Waisenhäuser gebaut hat und Kinder liebt. Das kann es nicht sein. Das befriedigt mich nicht. Die Not in Brasilien ist sehr groß, ja, aber das befriedigt mich nicht. Ich habe unseren Mitarbeitern gesagt, stell dir vor, Jesus kommt ins Waisenhaus hinein und du legst dem ein Kind zu in den Armen, das bereits als Baby vergewaltigt wurde. Das ist Realität in unserer Welt. Baby, Monate alt, sogar Wochen alt. Und dieses Kind ist so chaotisch traumatisiert, so fertig, hat Benehmen wie teilweise fast tierisches Benehmen. Die wissen gar nicht, wie man sich als menschliches Wesen teilweise benimmt. Und du legst Jesus dieses Kind in die Arme und sagst, Jesus, tu was. Und Jesus sagt, oh, schön, dass du mir das Kind gibst. Ab sofort hat der Prozess begonnen und in 5 bis 7 Jahren wird es dem Kind besser gehen. Denkst du, dass Jesus das tun würde? Denkst du, dass Jesus sagen würde, okay, ich komme einmal die Woche hier rein, dann mache ich mit dem Kind Therapie? Ja oder nein? Was hätte Jesus getan? Jesus hätte in diesem Augenblick dieses elende, armselige Kind wiederhergestellt. Da habe ich keinen Zweifel daran. Da gibt es keinen Zweifel. Lies dir doch durch, was Jesus getan hat, wie Jesus gehandelt hat. Und die Traurigkeit ist, wir sind so weit weg vom Normalen. Wir als Christen, und ich sage wir ganz bewusst, wir sind so weit weg vom Normalen. Und weil wir so weit weg sind vom Normalen, haben wir uns mehr Theologien und Doktrinen zugelegt, die erklären, warum wir das nicht erleben, was wir eigentlich erleben sollten. Wie viele unserer Lehren basieren darauf zu erklären, warum halt Gott nicht jeden heilt, warum halt Gott nicht jeden versorgt, warum halt Gott nicht immer Wunder tut. So viele unserer Doktrinen, die haben wir erfunden, um zu erklären, warum das nicht geschehen ist, was wir gehofft haben, dass geschehen soll. Und ich habe meinen Leuten gesagt, für mich ist eine Sache klar, der Standard, den hat Jesus gesetzt, das ist der Standard. Und wenn ich den Standard nicht erlebe, muss ich in meinem Leben was ändern. Da kann sich nichts bei Gott ändern. Da kann sich bei ihm nichts etwas ändern. In meinem Leben muss ich das ändern. Und ich bin heute, wie soll ich das ausdrücken, energischer als je zuvor in meinem Leben, so entschlossener, hungriger, durstiger, dass wahrhafte, manifeste Reich Gottes, die Kraft Gottes in meinem Alltag zu sehen. Bei uns auf Österreich würde man sagen, ich habe die Schnauze voll von einem mittelmäßigen Christenleben. Gott träumt. Gott träumt. Gott träumt, dass seine Kinder ähnlich mit ihm träumen. Gott träumt, dass er ähnlich Kinder findet, die sich wagen, verrückte, große Träume zu haben. Und ich habe meinen Leuten gesagt, ich will eine Schule bauen. Aber Schule, Waisenhaus ist schon schwierig genug, ist schon kompliziert genug, da gibt es schon mehr Regeln, als man brauchen könnte. Schulen. Ich habe gesagt, ja, ich will Schulen bauen. Es gibt in Brasilien christliche Schulen. Darum will ich auch keine christliche Schule bauen, die gibt es eh schon. Ich will eine Schule bauen, wo die Kinder, die keine Hoffnung haben auf Bildung, die arm sind, die sich nichts leisten können, den ganzen Tag bei mir sind, von 1. Schulstufe bis 9. Schulstufe, wo sie die beste akademische Ausbildung haben und wo sie vom 1. Schuljahr lernen, dass es Engel gibt, die ihnen helfen, bei der Prüfung zu mogeln. Diesen Teil werde ich dann lehren. Wo wir die Kinder den ganzen Tag haben, um ihnen von 1. Schulstufe an beizubringen, es gibt ein Leben, das größer ist als das normale Leben, das wir alle erleben. Vor 2 Wochen habe ich die Verträge für das Grundstück unterschrieben. Diese Woche bekamen wir die Pläne. Diese Woche bekamen wir die Pläne. Weißt du, als unser Clayton, ich habe gestern jemand gesagt, eigentlich der größte Ausdruck der Gnade Gottes, denke ich mal, oder vielleicht einer der größten, ist unser Sohn Clayton. Der ist 18 Jahre alt und kam mit 15 Jahren zu uns. Wir adoptierten ihn. Das war aufgrund eines Gespräches von Österreich hierher nach Liechtenstein. Wir saßen im Auto 6 Stunden lang, Debbie und ich, und wir wussten, ich wusste gar nichts. Debbie wusste, sie sollte adoptieren. Debbie sagte zu mir, Liebling, der Herr hat gesagt, ich soll adoptieren. Dann habe ich gesagt, wenn der Herr das zu dir sagt, warum sagst du mir das? Dann musst du adoptieren. Ich meine, was habe ich mit dem zu tun, was Gott dir sagt? Wisst ihr, aber viele Menschen führen die Ehe eben so. Gott sagt was und dann muss der Ehemann noch übereinstimmen damit. Ich führe meine Ehe nicht so. Wenn Gott zur Frau was sagt, dann muss ich es tun und ich musste mit ihm übereinstimmen. Oder ich kann dumm sein und rebellieren. Das wäre töricht, wäre nicht sehr klug. Habe ich gesagt, wenn Gott dir gesagt hat, adoptieren, dann adoptier halt. Dann hatte ich einen Albtraum in dieser Nacht. Wirklich. Ich wachte auf, in Panikattacke, schweißgebadet, weil wir wohnten in einer ganz kleinen Wohnung in Goiânia, kleinen, heißen Wohnung. Und in unser Schlafzimmer war nicht mal genügend Platz für meine Kleider. Die habe ich schon in das Gästezimmer gegeben, das auch ganz klein und eng war. Und dann in der Nacht hatte ich einen Traum, dass jetzt ein Kind zu uns kommt, das wird dann im Gästezimmer, das wird das Kinderzimmer werden. Und ich habe nicht mal mehr Platz für meine Kleider und muss alle meine Kleider weggeben und ich habe keine Kleider mehr. Und wachte dann auf und dachte, okay, gut, hoffentlich hat sie Gott richtig gehört. Auf jeden Fall, für sie war es klar, Gott will, dass wir adoptieren. Dann fuhren wir mit einem Auto von Österreich hierher nach Liechtenstein und dann sage ich zu ihr, ja, wen willst du denn adoptieren? Ja, ich weiß auch nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn sie nicht weiß, ich weiß. Ich habe jetzt 2 Jungs, die sind inzwischen erwachsen, leben in Amerika, aber ich wollte immer ein Mädchen. Ich wollte immer eine Tochter. 2 Jungs habe ich. Wir wollten eigentlich nicht wissen vor der Geburt, was unsere Kinder für ein Geschlecht haben. Wir wollten uns überraschen lassen. Und nachdem der erste Sohn geboren war, unser Daniel, dann kam das zweite Kind auf die Welt. Und als das Kind auf die Welt kam, fragte mich der Arzt, und wie heißt das Kind? Und ich sagte, Caroline. Und der Mann schaute mich an, das war bitte vor 33 Jahren. Damals gab es diesen Gender-Sache gab es damals noch nicht. Und ich sagte, Caroline. Und der Mann schaut auf den Jungen und merkte, dass das kein Mädchen ist. Und er sagte, wie? Ich sagte, Caroline Sue. Und meine Frau sagt, geh raus, bet und hol dir einen Namen. Und ich ging raus. Es war tatsächlich, können meine Frau fragen, das war so. Und ich ging raus und ich sagte, wo ist mein Mädchen? Herr, wie soll er heißen? Und ich habe einfach gespürt, Christopher, also heißt er Christopher. Also ich wollte immer ein Mädchen, habe ich zu Debbie gesagt. Wir haben so ein liebes kleines Mädchen im Waisenhaus, die ist 5 Jahre alt, die Maria, die ist so süß. Adoptieren wir doch nicht. Ich möchte die so gerne adoptieren, warum die nicht? Und Debbie machte einen Satz zu mir, der mir durchs Herz fuhr. Und sie sagte, nein, ich will ihren Bruder adoptieren. Sie hat gesagt, der Bruder ist 15, ist Schwarzer und in Brasilien adoptiert kein Mensch einen 15-jährigen Schwarzen. Niemand will den. Sie hat gesagt, Gott will die, die keiner will. Ich mag es auch so. Und als sie diesen Satz gesagt hat, Gott will die, die keiner will, dachte ich mir, Und weißt du, Clayton kam zu uns und hat auf der Straße gelebt, war Straßenkind, war im Waisenhaus. Als er zu uns kam, war er ein verstörter, ruhiger Junge, der mit niemandem redete. Auch im Waisenhaus war er immer einfach ein wirklich verstörter Junge. Er lebte Missbrauch natürlich und das ganze Chaos eines Waisenhauskindes. Heute ist er 18. Vor ein paar Wochen musste er hat circa 2 Jahre Schulbildung gehabt, als er mit 15 zu uns kam. Und vor ein paar Wochen jetzt hat er die Abschlussprüfung fürs Abi, fürs 12. Schuljahr. Der hat 10 Jahre aufgeholt in 3 Jahren. Und als er zu mir kam und als er sagte, Papa, am Tag vor der Prüfung, Papa, ich bin so aufgeregt, ich habe so Angst. Die Prüfung ist so groß. Er musste eine Prüfung, ich weiß nicht, ob es 18 oder 16 Materien waren, musste er machen für 3 Schuljahre. Und er hat gesagt, Papa, ich habe so Angst, ich schaffe das nicht. Die Prüfung ist so groß, die Prüfung ist so schwer. Wie soll ich die Prüfung machen? Wie soll ich die Prüfung schaffen? Ich habe gesagt, setz dich mal hierher, Junge. Ich habe in die Augen geschaut und ich habe gesagt, Christus in dir. Jesus wohnt tatsächlich in dir drinnen. Ich habe gesagt, Clayton, hat Jesus je eine Prüfung vermasselt? Da schaute mich an und sagte, nein. Kann Jesus überhaupt eine Prüfung vermasseln? Und er sagte, nein. Und ich sagte, wo ist dann dein Problem? Lass einfach Jesus die Prüfung machen und du arbeitest mit ihm mit. Sagt uns die Bibel auch nicht, der Herr tat große Dinge durch die Hände der Apostel? Am Ende des Tages, wenn wir was für ihn tun, machen wir uns kaputt. Das verspreche ich dir. Viele von uns haben sich ausgebauert, weil wir dachten, wir mussten dem Herrn dienen. Anstatt zu lernen, wir brauchen niemanden dienen. Er wirkt durch uns. Stell dir mal vor, wenn du heute zu dieser Erkenntnis kommst, er liebt durch dich, er heilt durch dich, er wirkt durch dich, er verändert durch dich, er befreit durch dich, dann brauchst du plötzlich nichts mehr tun. Dann hast du am Ende von 12 Stunden immer noch unzählig viel Energie, weil du hast ja gar nichts getan. Er hat alles getan. Er tut durch dich. Und ich habe zu Clayton gesagt, Clayton, hör auf. Du gehst jetzt hinein in diese Prüfung und du sagst, okay, Jesus, du lebst in mir. Du bist tatsächlich, das ist dein Wohnort. Hier drinnen bist du. Und jetzt machst du die Prüfung, Jesus, und ich bin dabei. Der hat die Prüfung mit 97% geschafft. Mit Auszeichnung. Wisst ihr, was mich immer wieder überrascht? Die Leute kommen zu mir und sagen, Reinhard, es funktioniert ja wirklich. So, die Bibel hat recht. Was Jesus getan hat, es funktioniert. Ich hab's auch ausprobiert. Wirklich, es funktioniert. Wir müssen aufhören, neue Strategien zu finden, um unsere Probleme zu lösen. Und wir müssen endlich lernen, das Richtige zu glauben. Wenn wir das richtige Glauben lernen, weißt du, was geschehen wird? Wir werden ständig einen Ausdruck seiner Herrlichkeit erleben. Egal, wo wir sind, wann wir sind, wer wir sind. Das muss das Normale werden. Heute arbeitet Clayton. Dann haben mir meine Leute alle gesagt, aber Job findet er keinen. Zurzeit ist die Sache in Brasilien ja so, also du weißt ja ganz genau, es gibt keine Arbeit. Ich habe den Leuten verboten, so zu reden. Habe gesagt, das will ich in meinem Haus nicht hören. Was heißt, Job kriegt er keinen? Ja, du weißt doch, wisst ihr, wie viele Leute mir gesagt haben, Reinhard, wär doch Realist. Und ich sage oft gar nichts. Manchmal denke ich, wär du doch Realist. Schau dir doch an, was real am Kreuz geschehen ist. Schau mal, was Jesus alles getan hat. Das ist die Realität. Die Realität darf nicht sein, was um mich herum geschieht. Die Realität darf auch nicht sein, das, was mein Körper sagt. Die Realität darf nicht sein, was mein Bankkonto sagt. Die Realität darf nicht sein, was meine Umstände sagen. Die einzige Realität, bei der wir leben, ist die Realität, was Jesus Christus für mich getan hat und zu wem er mich gemacht hat. Das ist die Realität. Also ich bin Realist. Ich versuche jeden Tag mehr Realist zu werden. In dem Maße, wo ich als Realist lebe, das heißt, das ist das, was ich als Wahrheit anerkenne, in dem Maße erlebe ich auch, wie genial und herrlich und wunderbar er ist. In dem Maße, wie ich Realist in den Augen der Welt bin und wieder auf mich schaue und denke, das geht nicht, dann erlebe ich ganz genau das, was ich glaube. Weißt du, und das müssen wir in unserem Herzen ergreifen. Wir müssen endlich ein für alle Mal die Sache abhaken. Er braucht keine starken, großen Frauen und Männer Gottes. Das braucht er nicht. Er braucht einfach ein Glied am Leib, das glaubt, dass das Haupt alles gut schafft. Wenn wir unser Leben anschauen, wie wenig eigentlich wir Gott vertrauen haben, ist manchmal schon beschämend. Weißt du, wie wenig wir vertrauen darauf, dass er das ist, was er gesagt hat, dass er ist. Und ich freue mich so riesig auf die Schule, die wir jetzt schon bald zu bauen beginnen. Und weißt du, ich bin so überzeugt davon, dass wir müssen uns entscheiden, uns niemals zufrieden zu geben. Ich bin unwahrscheinlich, wie sagt man da, ich habe ja Mitarbeiter hier, Mary ist hier und Peter ist hier. So schön, euch beide hier zu haben. Satisfied, befriedigt? Ist das das richtige Wort? Nein. Zufrieden? Na, das ist ja, auf Englisch sagt man so, I'm satisfied. Ich bin zufrieden, aber unzufrieden. Weißt du so, ich bin unwahrscheinlich glücklich und dankbar für alles, was ich habe. Sage ich es mal so. Eigentlich, wenn du mich fragen würdest, Rainer, was wünschst du dir? Dann würde ich sagen, noch, dass ich mehr ergreife von dem, was ich bereits habe. Aber ich bin so in meinem Herzen eine unwahrscheinlich erfüllte, dankbare Person. Ich bin einfach dankbar. Ich bin so dankbar, erfüllt, dankbar, glücklich. Aber dennoch unzufrieden. Und ich habe zum Herrn gesagt, solange ich nicht alles erlebe, was ich erleben soll, weil Christus dafür bezahlt hat, werde ich diese Unzufriedenheit in meinem Herzen behalten. Das ist keine frustrierende Unzufriedenheit. Die frustrierende Unzufriedenheit, die macht dich kaputt. Denn das ist die Unzufriedenheit, ich muss mehr, ich muss mehr, ich muss mehr, ich muss mehr, ich muss mehr. Ja, wie lange wollen wir noch versuchen, uns selbst zu verändern? Anstatt zu glauben, dass wir bereits verändert sind. Stell dir vor, manchmal denke ich mir so, was wäre, wenn jeder Christ in der Welt eines Tages aufwachen würde und sagen, ab sofort glaube ich, wer ich bin. Ab sofort glaube ich, wer ich bin. Neu in Christus, neue Schöpfung, altes vergangen, geheilt, befreit, gesegnet. Ab sofort glaube ich, wer ich bin. Die Welt würde revolutioniert werden in kürzester Zeit. Und das ist etwas, was wir uns in unserem Herzen immer wieder entscheiden müssen und sagen, solange ich den Standard Jesus nicht lebe und erlebe ich nicht das, was ich eigentlich leben und erleben sollte. Und das ist die Reise, auf der ich mich befinde. Das ist meine tägliche Unzufriedenheit in meiner Zufriedenheit. Dass ich sage, oh Herr, toll, was du alles getan hast. Unwahrscheinlich schön, was ich jeden Tag mit dir erleben darf. Ist wirklich herrlich. Aber wenn ich schaue, der Standard, den Jesus uns gezeigt hat, dass wir wie Jesus auf dieser Erde wandeln sollen, oh, da habe ich noch einen Lauf zu laufen. Und diesen Lauf werde ich beständig laufen. Und weißt du, einer der Gründe, warum wir uns oft so schwer tun, diese Dinge wirklich im Herzen auch zu ergreifen, ist, weil wir uns so belügen haben lassen von der Religion und Religiosität betreffs, wer Gott ist und wie Gott ist. Ich bin von Brasilien herübergeflogen, habe dann in der Nähe von Frankfurt übernachtet und habe mich auf eine gute Nacht Schlaf gefreut und wurde wach plötzlich. Und ich wurde plötzlich wach und es war ein Erlebnis. Solche Erlebnisse mit dem Herrn, die kann man eigentlich nicht beschreiben, die musst du selbst erleben. Manchmal wünschte ich mir, dass der Herr ein anderes Kommunikationsmittel geschaffen hätte als Worte. Weil Worte beschreiben oft bei Weitem nicht das, was eigentlich wirklich wir ausdrücken wollen. Das wissen wir ja auch. Und eigentlich ist ja der Grund der Worte, die Urexistenz der Worte ist ja nicht Kommunikation, sondern Kreation, sondern Schaffen. Gott sprach und es wurde. Und Gott kommuniziert von Geist zu Geist. Aber ich hatte dieses Erlebnis, dass ich wurde plötzlich wach und so in meinem Geist kam dieses Schreien, diese Stimme, so richtig, es war so heftig. Ich wollte mich kaum bewegen. Ich habe mir nur gedacht, wenn ich jetzt aus dem Bett gehe, dann hört das auf. Ich will, dass das nicht aufhört. Ist egal, auch wenn ich den Tag in Liechtenstein verpasst, die sollen alleine dort sitzen, ohne mich. Ich will, dass das nicht aufhört. Keine Sorge, ich bin eh irgendwann aus dem Bett gestiegen und bin jetzt hier. Aber so, dieses, weißt du, oh Herr, das will ich, in dem will ich leben. Und der Herr hat mich zu einer Bibelstelle geführt, und die werde ich jetzt vorlesen. Von Hebräer Kapitel 12. Wir haben heute jemand neu eingeschult, da hinten beim Beamer. Er hat mir gesagt, er ist Lehrling, aber das glaube ich nicht. Das glaubt nur er. Ich glaube, er ist bereits Experte. Hebräer Kapitel 12. Der liebe Michael wird das projizieren. Experte. Seht ihr, der hat das schon oben. Hebräer Kapitel 12. Und zwar. Wir lesen von Vers 26 an. Hebräer 12, Vers 26. Und dann die nachfolgenden Verse. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert, jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Danke. Schau, die Bibel sagt, dass alles, was erschüttert werden kann, erschüttert werden muss. Damit das Einzige, was unerschütterlich ist, auch wirklich sichtbar ist und da vor uns sich offenbart. Und die Bibel sagt, wir empfangen ein Reich, das unerschütterlich ist. Das heißt, alles, was außerhalb des Reiches Gottes bewegt, ist erschütterlich und wird auch erschüttert werden. Wenn die Bibel spricht vom Reich Gottes, dann haben viele Menschen das etwas sehr Abstraktes gemacht. Etwas sehr, weißt du, ja, das Reich Gottes, irgendwann mal, 1000 Jahre, freuen wir uns alle auf das Reich. Nur, das ist nur eine Bedeutung des Reiches Gottes. Wenn die Bibel spricht vom Reich Gottes und Jesus spricht auch immer wieder vom Reich Gottes, dann hat das eine direkte Bedeutung und auch eine kommende. Es ist uns klar, dass eines Tages der Herr regieren wird in seinem Reich für 1000 Jahre. Aber Jesus hat zum Beispiel gesagt, dass das Reich Gottes bereits inwendig in euch ist. Paulus hat gesagt, das Reich Gottes, das ist nicht Worte, sondern Macht. Und das Reich Gottes wurde von Jesus ständig gepredigt und wurde auch von Paulus gepredigt. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das, wenn die Bibel sagt, alles wird erschüttert werden, aber das Unerschütterliche, das wir empfangen, das ist das Reich Gottes. Denke mal reich als jemand, wo es einen Herrscher gibt, der Herrscher dieses Reiches. Das heißt, das Einzige, was unerschütterlich ist, ist Gott und sein Reich. Wenn wir von Gott und seinem Reich reden, dann müssen wir verstehen, dass wir nicht von Gott reden können, so wie wir ihn uns zurechtgezimmert haben, sondern den Gott der Bibel, den wahrhaftigen Gott. Und das Einzige, was unerschütterlich bleiben wird für alle Ewigkeit, ist sein Wesen, sein Charakter, so wie er ist und der er gesagt hat, der er ist. Das ist das Einzige, was beständig bleiben wird. Denken mal, was hätten wir lernen sollen die letzten Jahre? Dass alles um uns herum, was wir gedacht haben, das unerschütterlich ist, in Wirklichkeit sehr leicht erschütterlich ist. Nichts mehr ist, wie es vor 3 Jahren war. Aber was ist geblieben? Geblieben ist das, dass Gott derselbe ist. Die Bibel sagt uns in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus, er ist derselbe gestern, heute und das heißt, es gibt absolut keine Veränderung bei ihm. Da gibt es keine Erschütterung. In seinem Wesen gibt es nichts, was je anders sein kann. Da kann der Teufel lügen, so viel er will. Da können Menschen sagen, was sie wollen. Gott ist das Einzige, das ständig, oder Gottes Charakter ist das Einzige, das ständig beständig sein wird und das unerschütterlich sein wird. Und Gott hat seinen Charakter, sein Wesen ständig ausgedrückt durch seinen Namen. Wenn die Bibel gibt in etwa 70 Namen von Gott an. Und die Namen Gottes sind sein Wesen, sind sein Charakter, die sind unerschütterlich. Und wir haben so viel Hoffnung gesetzt auf alles mögliche Erschütterliche, auf Menschen, auf Worte von anderen, auf die Weisheit der Menschen, auf was weiß ich was, alles wir unser Vertrauen gesetzt haben, außer auf das Unerschütterliche. Wenn Gott sagt, ich bin Yahweh Rapha, der Gott, der dich heilt, dann ist das die unerschütterliche Wahrheit. Es gibt nichts daran zu rütteln. Da kann der Arzt sagen, was er will, da kann dein Körper sagen, was er will, da können die Symptome sagen, was er will. Und ich bin davon persönlich überzeugt, dass der Feind hat so clever daran gearbeitet, sehr subtil, ständig den Charakter Gottes in Frage zu stellen, nicht auf direkte Art und Weise, sondern auf indirekte Art und Weise. Hat er das nicht getan, auch im Garten Eden? Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht essen? Bevor Gott gesagt hat, ihr dürft nicht essen, hat Gott gesagt, ich befehle euch zu essen. Schaut mal 1. Mose 2, Vers 16 an. Bevor Gott irgendetwas verboten hat, hat Gott gesagt, zuerst befehle ich euch mal etwas. Genießt alles, was ich für euch habe. 1. Mose 2, Vers 16 sagt, und der Herr gebot ihnen, dass sie frei essen sollen von allen. Und der Herr gebot den Menschen, das war ein Gebot. Hast du schon mal gesehen, dass der Herr das erste Gebot, das in der Bibel steht, ist, dass du ihn genießen sollst und das, was er für dich als Versorgung hat? Was hat der Teufel gemacht? Der Teufel hat das Erste, was der Teufel gemacht hat, ist, Moment, hat er wirklich gesagt, du darfst nicht essen? Und genau so subtil arbeitet der Feind heute noch. Seine Strategie hat sich nicht geändert. Er will ständig mit seinen Lügen hineinkommen in unser Herz und sagte, wenn er wirklich Yahweh Rapha ist, warum? Du hast geglaubt, warum wurdest du nicht geheilt? Du hast auch geglaubt, dass du gesegnet bist mit allen Segnungen der geistlichen Himmelswelt. Aber warum hapert es da noch? Warum wirkt sich das nicht auf dem Bankkonto aus? Und da müssen wir uns auf die Füße stellen und müssen sagen, auf diese Lügen höre ich nicht. Weil in dem Augenblick, wo ich die Entscheidung treffe, dass das, was ich sehe, die größere Wahrheit ist, als das, was er gesagt hat, in dem Augenblick bin ich ihm auf den Leim gegangen. Und wisst ihr, ich habe meinem Brazilian Kids Care Team in den letzten Wochen gesagt, ich hab eine neue Aufgabe hier bei uns in Brasilien, im Brazilian Kids Care. Wir wachsen ja so schnell, zu schnell. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Bremse steigen, denke ich. Aber ich habe den Leuten gesagt, ich werde ab jetzt es zu meiner Hauptaufgabe machen, jeden einzelnen Mitarbeiter beizubringen, wie man wirklich glaubt. Weißt du, ich habe gemerkt, wir haben nie wirklich gelernt, was es bedeutet zu glauben. Uns Glauben wurde uns als eine Technik vermittelt. Ratter irgendwas runter. Glauben kommt aus dem Hören, Hören aus der Predigt. Sag das lang genug, dann wird es schon funktionieren. Nur das haben wir ja gelernt, das funktioniert gar nicht so. Erstens, weil diese Bibelstelle gar nicht passt, das wurde aus dem Zusammenhang genommen. Diese Art von Glauben in Römer Kapitel 10 spricht klipp und klar von Glauben zur Errettung. Klipp und klar. Wenn du das Evangelium hörst, kommt der Glaube zu dir, dann kannst du dich auch bekehren. Und es ist eine neue Leidenschaft in meinem Herzen, dem Volk Gottes und meinen Mitarbeitern zu Hause beizubringen, dass das erste Grundprinzip eines wahren Lebens im Glauben ist, dass du ihn kennst. Wenn du ihn nicht kennst, wie wirst du glauben? Wie wirst du seiner Verheißung Glauben schenken, wenn du gar nicht sicher bist, wer er wirklich ist? Und weißt du, und wenn wir nur ergreifen könnten, wie gut er ist, dass er außer gut nichts ist, außer gut. Christus kam doch, um uns den Vater zu zeigen. Zeig mir einmal, wo Jesus was getan hat, was nicht gut war, aus die Religiösen zu konfrontieren. Warum hat Jesus im Johannes 8 zu der Frau, die Ehebruch begangen hat und ertappt wurde im Ehebruch und die nach dem Gesetz her hätte gesteinigt werden müssen. Warum hat Jesus nicht gesagt, ja, Sie haben recht. Steht im Gesetz. Mein Vater selbst hat das Gesetz geschrieben. Ja, so steht es drinnen. Weg mit dir. Was hat Jesus gesagt? Er hat die Ankläger alle verjagt. Weißt du, der Ankläger, der hat nichts zu suchen im Leben eines Christen. Nichts zu suchen. Aber Reinhard, wenn du wissen würdest, was ich getan habe, es ist mir entschuldigt meine Sprache. Nein, entschuldigt sie nicht. Es ist mir scheißegal, was du getan hast. Es ist mir wichtig, was er getan hat. Wenn er dafür bezahlt hat, dass er sich deiner Sünden nicht mehr daran erinnert, wer bist du, dass du dich wagst, dich noch daran zu erinnern? Er gedenkt meiner Sünden nicht mehr. Wer sind wir, dass wir uns wagen, uns anmaßen, diese Arroganz herausnehmen, dass wir dem Teufel zustimmen, wenn er uns versucht, an unsere Sünden zu erinnern? Sünde ist schlimm. Hat Jesus unwahrscheinlich viel gekostet. Aber wir müssen endlich jeden Aspekt des vollbrachten Werkes des Kreuzes ergreifen. Und eine der Grunddinge, um überhaupt wirklich zurückzukommen zum simplen, einfachen, biblischen Glauben, der wirklich auch die Resultate bringt. Eine der Grundregeln überhaupt ist, ihn besser kennen zu lernen, so wie er wirklich ist. Nicht, wie es uns gesagt wurde, wie er ist. Nicht, wie es verzerrt wurde, wie er ist. Nicht, wie die Religion uns weisgemacht hat, dass er ist. Ja, Gott ist schon gut, aber. Gott heilt, aber. Gott versorgt, aber. Das ist der falsche Aberglaube. Der richtige Aberglaube sagt so. Der Körper sagt, es tut weh, aber der Herr sagt, ich bin geheilt. Die Umstände sagen, das geht in die Hose, aber ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich kräftig macht, Christus. Alle um mich herum sagen, aber dieses Mal wirst du schon sehen, aber ich triumphiere ständig, weil er mich im Triumphzug leitet. Christus ist kein Versager und Christus lebt in dir. Was wäre, wenn wir aufhören würden, auf uns selbst zu schauen und anfangen würden, mit unverhülltem Angesicht einfach auf ihn schauen würden? Wir würden verändert werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Hör zu. Als Jesus die Frau vor sich hatte, schrieb er in den Sand und niemand weiß, was er geschrieben hat. Ein Freund von mir hat gesagt, er hat Jesus mal gefragt, was er da hineingeschrieben hat. Und Jesus hat zu ihm gesagt, er hat die Namen hineingeschrieben der Frauen, mit denen die Ankläger auch bereits Ehebruch begangen haben. Weiß nicht, ob es so stimmt, das hat er gehört. Kann ich mir gut vorstellen, wenn die Bibel sagt, sie gingen hinaus vom Größten bis zum Kleinsten von ihrem Gewissen angeklagt. Also irgendwas hat Jesus da reingeschrieben, was ihr Gewissen sie angeklagt hat. Auf jeden Fall, am Ende hat Jesus Folgendes gemacht. Wo sind deine Ankläger? Und sie sagt, Herr, keine. Und dann war zuerst die Aussage, dann klage auch ich dich nicht an, geh und sündige nicht mehr. Wir machen es umgekehrt. Geh und sündige nicht mehr, dann klage ich dich nicht an. Weißt du, warum ich alles, was mit Religiosität zu tun hat, so verabscheue? Früher war es nicht so. Ich musste mein Herz da wirklich konfrontieren. Ich musste da wirklich aufrichtig und ehrlich umgehen mit meinem eigenen Herzen. Aber heute habe ich eine Abscheu für alles Religiöse, weil ich gelernt habe, Menschen zu lieben oder immer noch am Lernen bin, jeden Tag besser Menschen zu lieben, weil ich Menschen liebe und gesehen habe, was die Religiosität mit ihnen gemacht hat. Wenn ich sehe, wie kostbare, wertvolle Menschen zerstört sind, kaputt sind, weil sie von religiösen Lügen ins Gefängnis genommen wurden. Weil sie glauben, dass das Chaos, das sie angerichtet hat, größer ist als der herrliche Gott und sein vollbrachtes Werk am Kreuz. Weil sie glauben, dass die Vergangenheit mehr eine lautere Stimme hat als unsere Zukunft. Weißt du, vor einigen Wochen wurde mir plötzlich klar, ich liebe diesen Vers, dass Jesus war das Lamm, das geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. Und plötzlich wurde mir bewusst, vor Grundlegung der Welt gab es ja noch gar keine Sünde. Warum musste man da ein Lamm schlachten? Gott hat nicht hinuntergeschaut auf die Welt, hat gesagt, ups, Adam hat es vermasselt. Was macht man da jetzt? Berufen wir uns Gremium ein hier im Himmel. Kommt her mal, Jesus, Heiliger Geist, Engel, was machen wir? Wir haben ein Problem. Und Jesus sagte, Vater, du findest bestimmt eine Lösung für das Problem. So war es nicht. Bevor der Mensch überhaupt geschaffen wurde, war das Lamm bereits geschlachtet. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet erstens, dass der neue Bund immer schon im Herzen Gottes war. Das war keine nachfolgende Idee aufgrund eines Problems. Aber das Zweite, was das bedeutet, die Lösung existiert bereits, bevor dein Problem aufgetaucht ist. Weißt du, ich habe gesagt, ab sofort positioniere ich mich, dass egal welches Problem auf meinem Schreibtisch oder in meinem Leben landet, ich weigere mich nicht mehr, eine Lösung zu suchen für dieses Problem. Das tue ich nicht mehr. Warum soll ich eine Lösung suchen für ein Problem, wenn die Lösung bereits vor Grundlegung der Welt existierte? Warum? Aber denk mal, wie wir gelebt haben. Es ist wirklich traurig, aber viele von uns haben gelebt, als ob das Kreuz gerade gut genug wäre, um uns in den Himmel zu kriegen. So, dieses trübselige Christenleben, wir wursteln uns da durch und quälen uns da ab und irgendwann hoffentlich schreien wir mal Maranatha, weil das Leben schon so mühevoll geworden ist. Wo sind die, die Maranatha schreiben, wenn es ihnen gut geht, wenn das Bankkonto voll ist, wenn sie gesund sind, wenn sie stark sind, wenn sie kräftig sind, wenn sie am Erfolg ihres Lebens sind, sagen, Jesus, aber du bist mir wichtiger als alles andere. Maranatha, komm, mein Herr. So sollten wir Christen leben. Und ich habe einfach die Entscheidung getroffen, eine einfache, simple Entscheidung habe ich getroffen, dass ich mich ab sofort weigere, Lösungen für Probleme zu suchen. Mach ich nicht mehr. Warum mache ich es nicht mehr? Wenn Gott uns vorgezeigt hat, wie es geht, nämlich zuerst die Lösung, dann soll das Problem ruhig kommen. Das nennt die Bibel in Hebräer 4, eingehen in seine Ruhe. Stell dir mal vor, wenn wir uns im Herzen überzeugen würden, wisst ihr, manchmal denke ich, wir haben Gott zu so etwas Menschlichem gemacht. Wenn ich unsere Gebete anhöre, was wir ihm alles da erzählen, als er das nicht wüsste. Weißt du, wir erzählen Gott Dinge im Gebet, die er schon wusste, bevor wir überhaupt existierten. Herr, du siehst ja, wie ich so krank bin, mir geht es so schlecht. Er sagt, habe ich gar nicht gemerkt, gut, dass du mir sagst. Zum Glück erinnerst du mich daran, ich hätte ja bald vergessen auf dich. Sag weiter, was hast du noch alles für Probleme? Denk mal, was wäre, wenn wir anstatt mit Gott über unser Problem reden würden, ihm mit uns über die Lösung reden lassen würden? Was wäre mal, wenn wir anstatt mit Gott über unser Problem zu reden, sagen würde, Gott, bitte red mit mir über die Lösung. Wie hast du das gelöst, bevor ich noch existierte? Wenn wir so anfangen zu denken, weißt du, was geschehen wird? Wir werden in jeder Situation die Ruhe haben. Wir werden keine Panik mehr haben. Ich erzähle euch was, einfach weil es hier hineinpasst. Debbie ist in Amerika, weil sie ist mit ihrer besten Freundin für 3 Wochen in Amerika. Sie hat sich einen Traum erfüllt, auf den sie 7 Jahre lang gespart hat, und da ist sie drüben in Amerika. Ich war zu Hause und mein Koffer war gepackt, um zum Flughafen zu fahren, um hierher zu fliegen, um hier Jesus zu dienen. Meine Assistentin, die seit 2 Jahren bei mir im Haus wohnt und meine persönliche Assistentin ist, die alle unsere Sachen erledigt, arbeitet auch für unsere Schule des Prophetischen und übernatürlich ist bei uns angestellt, die kommt 4 Stunden, bevor ich in den Taxi einsteigen muss, zum Flughafen fahren und sagt, Reinhard, ich muss mit dir reden. Und ich sage, ja, dann red. Sie setzt sich hin und sie sagt, ich gehe. Und ich sage, du gehst wohin? Hast du was vergessen? Musst du was einkaufen, bevor ich weggehe? Wohin gehst du? Ich gehe. Sage ich, ja schon, aber wohin? Ich gehe. Ich ziehe aus und ich arbeite nicht mehr für dich. Ich habe gesagt, okay, und ab wann? Ab jetzt. Ich habe gesagt, Moment, meine Frau ist in Amerika, du solltest dich um unseren Sohn kümmern, während wir beide weg sind. Ich fliege jetzt nach Europa und du gehst jetzt? Ich gehe jetzt. So einfach so? Ja. Aber 3 Tage später hat sie mich noch umarmt und hat geheult, geheult, geheult. Hat gesagt, ich bin Gott so dankbar, dass ich mit dir arbeiten darf. Ich bin Gott so dankbar, ich bin so glücklich, ich bin so dankbar, ich bin so dankbar. Ich gehe. Okay. Früher, auf die Art und Weise, wie ich gedacht habe, geglaubt hatte, gelebt hätte, wäre ich in Panik ausgebrochen. Ich würde heute nicht hier stehen mit einer Ruhe, einem Frieden, glücklich, dankbar, euch dienen zu dürfen, gut schlafen zu können. Ich wäre hier gestresst, weil ich habe zu Hause eine Situation, die gelöst werden muss. Wisst ihr, seitdem ich weg bin, ich hab nicht mehr daran gedacht. Ich denke auch nicht, was ich jetzt tun soll, wenn ich zurückkomme. In 2 Monaten ziehen wir um. Wir ziehen so weit weg von da, wo wir wohnen, da brauchst du 5 Tage mit dem Auto dorthin zu fahren. Großer Umzug. Ja, Reinhard, wie geht es denn jetzt weiter? Das hat er schon gemacht, bevor Lou sagen konnte, ich gehe. Bevor sie sagen konnte, ich gehe, hat Jesus schon alles fertig geplant gehabt. Weißt du, warum wir nicht in die Werke gehen, die er hat? Weil wir nicht glauben, dass die Werke bereits existieren, die er hat. Schau mal Epheser 2, Vers 10 an. Epheser 2, Vers 10. Ich liebe diesen Bibelvers. Wir sind Gottes Gebilde. Wir warten bis da. Schau. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Stell dir vor, alles, jedes gute Werk, das der Herr für dich hat, hat er bereits bereitet. Was tun wir? Wir arbeiten, arbeiten, arbeiten für den Herrn. Wir racken, racken, racken für den Herrn. Was wäre es, wenn wir sagen würden, Herr, alle die Werke, die ich tun soll, die hast du schon bereitet. Wunderbar. Gute Nacht. Danke. Wenn er sie bereitet hat, dann bedeutet das, die sind bereits hier, die existieren bereits. Ja, aber Reinhard, ich finde sie nicht. Logisch findest du sie nicht, wenn du es nicht glaubst. Hör zu, zuerst kommt immer das Glauben, dann das Erleben. Wenn ich nur 10% erleben könnte von dem, was du erlebst, würde ich auch glauben. Nur ich würde es auch nicht erleben, wenn ich es nicht glauben würde. Wenn du dich entscheidest zu glauben, dass jedes Werk, das du tun sollst, von Gott bereits vorbereitet wurde, dann gibt es nur mehr einen einzigen Grund, wenn du es wirklich glaubst, dann gibt es nur einen einzigen Grund, warum du gestresst und in Panik lebst. Weißt du, was der Grund ist? Zu glauben, dass er ein böser Gott ist. Zu glauben, dass er die Werke versteckt. Zu glauben, dass er sagt, hahaha, vorbereitet habe ich es nicht, aber habe ich schon, aber finden wir es sie nicht. Das sage ich dir schon. Such nur recht, such nur. Streng dich an. Schau mal, was du findest. Und am Ende deines Lebens strafe ich dich noch, wenn du es nicht gut gemacht hast. Mhm. Denk mal, wir würden sowas ja nie sagen, aber unser Herz glaubt so viele Lügen über den Charakter, über das Wesen, über die Natur Gottes. Und ich bin Gott dankbar, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir sehen, dass alles erschüttert wird, damit nichts bleibt außer das Unerschütterliche. Das ist er, sein Reich, sein Wesen, sein Charakter, das hat Bestand. In alle Ewigkeit ändert er sich nicht. Wisst ihr, ich habe vor kurzem mal zu einem meiner Freunde gesagt, es stößt mir etwas sauer auf. etwas, ein bisschen. Wenn Debbie mit mir ist, sagt sie immer, beruhig dich. Calm down, sweetheart, calm down. Okay. Aber es stößt mir etwas sauer auf, wenn Christen ständig sagen, ah, Gott ist so gut, als Reaktion darauf, dass sie etwas Gutes erlebt haben. Und ich werde sagen, warum mir das etwas sauer aufstoßt. Wir können nicht definieren, dass Gott gut ist an dem, was wir erleben. Ich sage es noch einmal. Das, was ich erlebt habe, ist nicht Grund dafür, dass wir definieren, dass Gott gut ist. Entweder ist Gott gut oder er ist nicht gut. Ich habe noch nie einen Christen sagen gehört, vielleicht haben es welche gesagt, ich habe es noch nicht gehört. Ich kam soeben vom Arzt nach Hause und der Arzt hat mir gesagt, ich habe Krebs, Gott ist so gut. Ich wurde soeben gefeuert, ich habe keinen Job, Rechnungen stapeln sich, ich habe keine Ahnung, wie ich die Rechnungen zahlen soll. Oh, Gott ist so gut. Denke mal. Wir sagen, Gott ist gut, wenn unsere Erlebnisse so sind, wie wir sie uns wünschen. Wie wäre es, wenn wir der Wahrheit der Bibel glauben, dass Gott unveränderlich gut ist, dass Gott gar nicht anders sein kann als gut und dass nichts von ihm kommen kann, das nicht gut ist. Hört zu, ich zeige euch einen Bibelvers. Ich muss ihn zuerst finden, aber es gibt ihn. Darum finde ich ihn auch. Ich zeige euch einen Bibelvers hier, der so erstaunlich ist. Er steht im Jakobusbrief. Jakobus 1, Vers 17. Lasst mich euch noch einmal etwas sagen. Wenn es euch zu lang wird, müsst ihr einfach winken und sagen, wenn ihr so macht, dann gebe ich euch Pause. Wenn ihr nicht so macht, ich mache durch bis heute 22 Uhr. Ich habe schon 10 Stunden ohne Pinkeln auch durchgemacht. Jesus in mir schafft das, ich nicht, aber er in mir schafft das. Und da er in mir lebt, aufpassen, was er da tut und sagt. Jakobus 1, Vers 17. Schau mal, was uns die Bibel hier für eine Wahrheit sagt. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Bei dem keine Veränderung ist. Alles ist erschütterbar außer er. Alles ändert sich außer er. Und schau, in welchem Zusammenhang die Bibel sagt, es gibt keine Veränderung bei ihm. In dem Zusammenhang, dass alles Gute von ihm kommt. Vom Vater kommt nichts, was nicht 100% gut ist. Das kann nicht von ihm kommen. Bill Johnson hat Folgendes mal gesagt. Der hat gesagt, wenn ich meine Kinder so behandeln würde, wie die Christen es Gott zuschreiben, wäre ich schon im Gefängnis wegen Kindesmisshandlung. Was wir unserem Vater des Lichts alles in die Schuhe geschoben haben, was er alles macht, wie er uns züchtigt, wie er uns straft, wie er uns in die Ecke treibt, wie er uns in die Wüste schickt, was wir ihm alles zugeschoben haben, einfach weil wir eine Erklärung brauchen, warum wir das erleben, was wir leben. Was wäre es, wenn du dich entscheiden würdest und sagen, das, was ich erlebe, ist nicht mehr der Standard für das, was ich glaube. Das, was Jesus getan hat und Jesus gesagt hat, ist ab sofort der Standard von dessen, was ich glaube. Hör zu. Debbie hat vor ein paar Wochen hat sie gesagt, Liebling, ich kann diesen Satz nicht mehr hören, obwohl er wahr ist. Ich habe gesagt, sorry, du hast vor 37 Jahren Ja zu mir gesagt. Sorry. Sie hat gesagt, ich weiß, es ist wahr. Aber ich kann diesen Satz nicht mehr hören, denn es ist deine Antwort auf jedes einzelne Problem, das dir irgendjemand sagt. Wisst ihr, was der Satz ist? Du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. Ach, um Himmels Willen, jetzt muss ich von Brasilien nach Europa fliegen, 5 Stunden Zeitunterschied und dann zurück und der Jetlag, da bin ich müde. Du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. Ich war vor 3 Wochen in Amerika und die hatten ein Wirrwarr bei dem Flug. beim Einchecken war alles durcheinander. Wir waren Debbie, ich, Daniel und Luigi und die hatten das alles irgendwie vermischt und verwirrt. Und am Ende konnten wir nicht zusammensitzen und die haben alles völlig, war Chaos, einfach Chaos. Am Ende hat es ausgesehen, dass wir gar nicht in den Flieger reinkommen, obwohl wir Ticket haben. Irgendwann kamen wir dann doch rein und dann, ich sage, okay, danke Jesus, ich sitze, wo ich mich sitzen kann. Und ich landete auf einem Sitzplatz neben einer kranken Frau. Frau, Mann und Kind. Die hat richtige Grippe gehabt, das ist so richtig. Es war richtig peinlich, die hat gehustet, gehustet, gehustet, war Nachtflug. Und ich dachte mir so, ich dachte mir, Herr, schön hast du den Sitzplatz für mich ausgewählt in dem Chaos, weil ich hätte mir einen anderen ausgewählt gehabt. Ich hätte mir einen viel schöneren ausgewählt gehabt. Und dann dachte ich mir, wenn Christus in mir lebt, ist er sicher nicht glücklich, dass die arme Frau so leidet. Die fliegt jetzt auf Urlaub mit ihrem Kind, das war vielleicht 8, 9 Jahre alt, mit ihrem Jungen, mit dem Mann auf Urlaub. So vergrippt auf Urlaub fliegen, das ist doch gar nicht schön. Ich dachte mir, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich mir, ich mache mal was Neues, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe. Ich bin immer offen für neue Dinge. Denn Jesus hat ja gesagt, wir sollen die Werke tun, die er tut und größere. Er hat nicht definiert, was größere Werke sind. Das überlasst er dir. Der hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und größere. Und er hat nicht gesagt, und übrigens, die größeren Werke sind, hat er nicht gesagt. Also er überlasst das jeden Einzelnen von uns, der wahrhaftig glaubt, wie wir Größe definieren. Da ist offen, alles offen, da gibt es keine Beschränkungen. Dachte ich mir, Jesus lebt in mir, der ist gar nicht glücklich, dass die Frau krank auf Urlaub fährt. Ich werde jetzt einfach die heilende Kraft Gottes fließen lassen, ohne dass ich ein Wort zu ihr sage und ohne für sie zu beten. Und weißt du was, die ist gesund aus dem Flieger ausgestiegen. Da habe ich mir gedacht, könnte es nicht sein, dass wenn Jesus gesagt hat in Markus 9, Vers 23, alles ist möglich dem, der da glaubt, dass jeder von uns in Wirklichkeit Potenzial hat, das so riesig ist, dass die ganze Welt sagt, die spinnen doch die Christen. Könnte es sein, dass in Wirklichkeit der Feind es ganz clever geschafft hat, uns zu limitieren, uns zu beschränken, weil wir nicht das Richtige glauben über ihn und wer er ist und was sein Wesen ist und über uns und wer wir sind und was wir haben. Und wenn wir einmal erkennen, dass es kann nichts kommen, das nicht gut und vollkommen ist von Gott. Es kann nicht mehr von Gott sein. Gott ist ein guter Gott. Gott hat am Anfang an alles geschaffen für den Menschen. Gott hat ihm sogar den Befehl gegeben, genieß, genieß, genieß. Du sollst mal richtig frei alles genießen. Als ich im Jahr 1983 auf der Bibelschule war, da hat mich ein Bibelvers ergriffen vom 2. Korintherbrief, wo Paulus zu den Korinthern sagt, und der Gott wird seine Gnade überreich sein lassen, damit ihr alle Genüge habt und großzügig sein könnt zu jeder Gelegenheit. Stell dir mal vor, Gott hat ausgedrückt in seinem Wort, dass er will, dass sich nie wieder ein Christ Gedanken macht um Geld. Hast du das gewusst? Wenn du die Bibel durchstudierst, dann wirst du ganz klar sehen, Gott will nicht, dass du dir Sorgen machst um irgendwelche materiellen Dinge. Das will Gott nicht. Das hat Gott am Anfang an festgelegt. Am Anfang an hat Jesus seinen Jüngern gleich mal erklärt. Der hat sie mal gleich an die Brust geholt. Habt ihr auch schon diese Theologie gehört? Ja, aber der Mann ist das Haupt der Familie und der Versorger der Familie. Gibt es Männer hier, die leben mit diesem absurden Druck? Ich habe früher auch so gelebt. Als der Herr zu mir gesagt hat, alles loslassen, alles aufgeben, nicht mehr arbeiten, das Evangelium predigen, ohne irgendwelche Unterstützung, habe ich gesagt, nein. Wie denn? Wie denn? Kamen die Albträume in mir hoch, wie ich als Kind hungrig zu Bett ging, weil mein Papa Pastor war und alles aufgegeben hat. Und der sagte zu mir, jetzt gehorch endlich. Und ich sagte zu ihr, du hast es leicht. Du hast recht, du bist Frau und Mutter. Ich bin Mann. Ich bin verantwortlich für die Versorgung. Sie hat gesagt, nein, das bist du nicht. Mein Vater im Himmel ist mein Versorger, du nicht. Du bist nicht mein Versorger. Und ich habe mit ihr zu streiten begonnen. Habe gesagt, aber logisch. Weißt du, wir haben immer eine Bibelstelle dafür, unsere verkorkste Theologie zu untermauern. Immer, da gibt es genügend. Genügend gibt es dafür. Ich bin das Haupt der Familie. Nur, das ist aus dem Kontext. Denn der wahre Kontext ist, der Mann ist das Haupt der Ehefrau, Christus ist das Haupt des Mannes, Gott ist das Haupt Christus. Das heißt, es geht alles über ihn. Ohne ihn geht gar nichts. Und als ich erkannt habe, dass es der Wille unseres großzügigen, herrlichen, liebevollen, genialen Gottes ist, dass eines seiner Kinder sich keine Gedanken mehr macht um materielle Versorgung. Absolut keine Gedanken mehr macht. Denke mal in Matthäus 6, was hat Jesus getan? Hör dir mal diese absurde Aussage von unserem eigenen Jesus an. Der sagt in Matthäus 6 folgendes. Kommt her, ihr 12 Männer, ihr Versorger eurer Familien. Und dann sagt er folgendes, macht euch keine Sorgen um die materiellen Dinge, um Essen, um Kleidung. Hört auf, euch darüber Sorgen zu machen. Und dann sagt er folgendes, schaut auf die Lilien, wie sie wachsen. Wenn du auf die Lilie schaust, kannst du sehen, wie sie wächst. Schau mal auf die Lilie. Wir haben Lilien zu Hause, der liebt Lilien. Die einzige Pflanze, die bei uns überlebt. Keine Ahnung warum, aber die Lilien überleben bei uns. Du kannst dich hinstellen vor die Lilie und du kannst 5 Stunden lang auf die Lilie starren. Schau, und warum sorgt ihr euch für die Kleidung? Der Michael ist genial. Ich habe es nicht mal gesagt, wo der Vers steht, und er hat es gefunden. Du bist jetzt zum Meister schon erhoben. Schon lange kein Lehrling mehr. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Jesus hat nicht gesagt, schaut die Lilien und seht mal genau hin. Er sagt, wie sie wachsen. Das Wort wie habe ich immer übersehen, aber es steht drin im Griechischen. Wie wächst denn die Lilie? Jetzt kannst du schauen. Ich schaue mal der Lilie zu und werde mal herausfinden, wie sie wächst. Jetzt habe ich 5 Stunden geschaut, ich habe immer noch nichts gesehen. Ja, Lilie, wie wächst du denn? Wie wächst du denn? Jetzt starren wir auf die Lilie. Ja, Jesus, ich sehe ja gar nicht, wie sie wächst. Wie wächst die Lilie? Ich habe eine Frage an dich. Was tut die Lilie, um zu wachsen? Nichts. Moment mal. Nichts. Die Lilie gibt sich den Boden hin, wo sie den Nährstoff kriegt, und die Lilie gibt sich der Sonne hin, wo sie auch die Nährstoffe kriegt. Sie gibt sich hin. Schau, was Jesus weiter sagt im 29. Vers. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Vor kurzem hat jemand eine Nachforschung gemacht. Wenn Salomon heute leben würde, die Bibel sagt im 1. Könige 10, braucht man nicht aufschlagen, da sagt die Bibel, das Silber war damals so wertlos wie die Steine am Boden. Salomon wäre heute reicher als Bill Gates, Jeff Bezos und Elon Musk zusammen. So reich war Salomon. Und schau mal, was die Bibel hier sagt. Jesus selbst hat gesagt, schaut auf die Lilien, wie sie wachsen. Und dann sagt er, Salomon in seiner Herrlichkeit war nicht so herrlich gekleidet wie sie. Schau mal den nächsten Vers an, bitte. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, er spricht besonders von der überreichen Versorgung, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr tun, ihr? Das heißt, wenn du nicht versorgt bist wie Salomon, hapert es nicht am Versorger, hapert es an dir. Jesus gibt ein klipp und klares Versprechen, dass er uns besser versorgt, als Salomon versorgt war. Stell dir mal vor, ihr Kleingläubigen. Ich muss euch Pause geben, ich bin schon jetzt über eine Stunde hier oben. Ich werde euch nochmal erzählen, was Kleinglaube wirklich bedeutet, aber das machen wir später.